Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema. Das Thema heißt, im Krankenhaus passiert. Was ist euch alles schon im Krankenhaus passiert? Es kann sehr viel im Krankenhaus passieren. Man kann falsch behandelt werden, man kann sich eine Infektion zuziehen, es kann ein Kunstfehler passieren, man kann sich in die Krankenschwester verlieben oder in den Oberarzt, man kann Begegnungen mit dem Tod haben. Es gibt sehr viele. Man kann schlecht behandelt worden sein, vielleicht auch von den Ärzten oder von den Krankenschwestern, oder eine ganz tolle Begegnung mit einem anderen Patienten gehabt haben, was auch immer. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Begegnungen im Krankenhaus, was ist im Krankenhaus passiert, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht, Martin. Martin ist 19 Jahre alt. Hallo Domian. Martin, guten Morgen. Im Krankenhaus passiert. Ja, also ich bin Neurodermitiker. Neurodermitiker? Ja. Ja. Und schwere Hauterkrankung. Ja. Mhm. Ich habe bis vor Ende 1999 wurde ich mit Cortison-Tabletten behandelt. Mhm. Und die haben ja auch extreme Nebenwirkungen. Zum Beispiel? Das kann zu Impotenz führen oder dass grüner oder grauer Star auftritt oder lauter solche Geschichten. Mhm. Und jetzt wollte ich dann davon freikommen und bin dann in eine Uniklinik gegangen. Ja. Und ich wurde dann von einem Arzt behandelt. Die Behandlung hat mir recht gut getan, recht gut gefallen. Die Haut besserte sich dann auch. Mhm. Ich kam dann von diesen Cortison-Tabletten frei. Ah, das war eine Behandlung ohne Cortison? Ja. Ja. Mhm. Und Februar 2000 ist dann das Ganze so stagniert. Und ich wurde dann dem Professor, dann diesem Oberarzt, vorgeführt. Mhm. Und der verschrieb mir dann eine japanische Creme. Mhm. Diese Creme muss erstmal eingeflogen werden, das dauerte dann 2 Wochen. Mhm. Und ich wurde über keine Nebenwirkungen aufgeklärt. Und ich habe mir auch jetzt keine Gedanken gemacht, weil ich gedacht habe, das steht dann alles auf dem Beipackzettel. Mhm. Nur zu meiner großen Überraschung war dann der Beipackzettel auch auf Japanisch. So, sehr praktisch. Ja. Sehr patientenfreundlich. Ja, und aber du lagst währenddessen noch in der Klinik? Nein. Nein, ich wurde dann nur ambulant behandelt. Ja. Mhm. So, kam irgendwann diese Arznei aus Japan zu dir mit japanischem Beipackzettel? Ja, und ich habe mir das dann von einem Lehrer übersetzen lassen, einem Japanischlehrer. Ja. Und ich habe, weil es ja auch eine Zeit lang gedauert hat, habe ich diese Creme dann so angewendet, wie mir das dann aufgetragen wurde von den Ärzten. Mhm. Und ich habe dann nach ca. 5 Tagen gemerkt, dass diese Creme mir nicht gut tut. Also ich hatte da extreme Hitzeschübe, nachts vor allen Dingen. Mhm. Und hat das Ganze ja nicht im Krankenhaus stattgefunden, aber unter Aufsicht quasi eines Krankenhauses, einer Creme. Ja, zu dem Krankenhaus komme ich dann später noch. Mhm. Nee, lass uns jetzt gleich direkt reden. Verstehe ich das jetzt gerade so richtig, dass man mit dir experimentiert hat, wenn es da nicht mal deutsche Beipackzettel gab oder keine richtige Erklärung? Es war so, ich habe Mitte 2000 war das dann, habe ich in einer Zeitung dann gelesen, dass dieses Medikament noch in Studie ist und ich wurde davon nicht informiert. Also Versuchskaninchen. Genau. Du warst ein Versuchskaninchen dieses Klinikums. Ja. Wie hat denn jetzt diese japanische Salbe, von der du gar nicht richtig lesen konntest, was mit ihr los ist, oder über die du nicht lesen konntest, was ist, hat die denn bewirkt bei dir? Also ich habe zunächst erstmal gar nichts gemerkt, nur nach diesen 5 Tagen habe ich dann extreme Hitzeschübe bekommen, nachts. Und ich hatte dann Schlafstörungen und nach einiger Zeit sind dann auch Pickel auf dem ganzen Körper entstanden. Mhm. Nicht nur im Gesicht, sondern halt auch Bauch und sogar Handinnenflächen. Das heißt, es ist nicht besser geworden, es hat sich sogar noch verschlechtert, der Zustand. Und die Neurodermitis hat sich dann eigentlich fast über den ganzen Körper ausgebreitet. Im Krankenhaus ist quasi passiert, dass man dich als Versuchskaninchen benutzt hat, ohne dir das vorher zu sagen und ohne dich vorher in alles einzuweihen. Genau. Ja. Was ist daraus geworden? Hast du dich denn nicht massiv beschwert bei diesem behandelnden Arzt? Es war so, Ostern 2000, da sind dann einige Monate vergangen, wurde ich dann in dieses Krankenhaus dann eingewiesen. Mhm. Und ich wurde dann mit Cortison-Cremes wieder behandelt, mhm. um dann wieder die Schäden, die da entstanden sind, mhm. zu begleichen. Mhm. Und wurde denn das Krankenhaus oder der Arzt zur Rechenschaft gezogen? Also mit einer Klage wollte ich nicht kommen, weil erstens mal wäre das dann auch eine zusätzliche psychische Belastung für mich gewesen. Mhm. Verständlicherweise, ja. Und eigentlich wollte ich nur eine Stellungnahme haben, nur die wurde mir dann auch verweigert. Bis heute? Bis heute. Bis heute. Das ist so die Arroganz dann einiger Ärzte, ne? Die ja. nicht mal eine Stellungnahme dann von sich geben. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Vertrauen leicht erschüttert ist, ne? Was schlimm ist, weil es gibt ja auch sehr viel gute und engagierte Ärzte. Wenn man dann auch solche trifft, die ganz anders sind, ja, zieht man daraus Schlüsse, ne? Und ist vorsichtig und skeptisch. Also was die Schulmedizin betrifft, bin ich bei Novartis sowieso etwas skeptisch, weil mir bis jetzt noch niemand helfen konnte, so mhm. richtig. Aber diese Ärzte haben eben mein, oder dieser spezielle Arzt hat mir eben mein Misstrauen, also hat mein Vertrauen genommen, ja. weil er eben ja eine Studie an mir durchgenommen hat, ohne meine Einwilligung. Völlig verständlich. Also Martin war das, der als Versuchskaninchen missbraucht worden ist, in einem Krankenhaus oder unter Leitung eines Krankenhauses zumindest. Ich hoffe, dass es dir einigermaßen im Moment geht, dass es sich ein bisschen stabilisiert hat. Ist es so? Ja, aber allerdings muss ich weiterhin Cortison-Cremes mhm. nehmen mhm. und diese Pickelerscheinungen, die sind auch noch nicht ganz weg. Mhm. Dennoch wünsche ich dir von Herzen alles Gute, Martin. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt im Krankenhaus passiert. Was ist euch in einem Krankenhaus schon passiert? Seid ihr falsch behandelt worden? Habt ihr euch vielleicht verliebt in die Operationsschwester? Und gab es vielleicht im OP diverse seltsame Dinge, die da passiert sind? Habt ihr euch eine Infektion zugezogen? Was auch immer. Es kann sehr viel in einem Krankenhaus passieren. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit, ich muss meine Regie fragen, wen haben wir jetzt? Meine Regie schweigt. Mit Mary. Mary ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Mary. Was ist dir im Krankenhaus passiert? Ja, mir, was ist mir, mein Mann eigentlich eher. Vor 3 Jahren ungefähr war das, im Juli, ist mein Mann zu einem Alkoholentzug ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Er war in dem Krankenhaus bekannt als suchtkrank. War das ein normales Krankenhaus oder eine Suchtklinik? Ein allgemeines Krankenhaus. Ja. Er ist nur zum Entzug in dieses Krankenhaus gegangen, war da aber bekannt. Er war aktenkundig. Mhm. Weil die anderen Krankenhäuser in dieser Stadt haben ihn fast alle nicht mehr genommen. Mhm. Es war auch in den Krankenhäusern bekannt, dass er sich Medikamente besorgt für seine Sucht. Mhm. Jedenfalls ist er in dieses Krankenhaus gekommen, das war innerhalb eines Vierteljahres das 17. Mal. Das 17. Mal? Ja. Innerhalb eines Vierteljahres? Ja. Zum Entzug. Mann, das ist ja fast nur im Krankenhaus ständig gewesen. Ja, das kann man so sagen. Aber sie haben ihn immer am nächsten Tag wieder gehen lassen, wenn er ansprechbar war. Nein. Ich hätte es gern gehabt, wenn sie ihn da behalten hätten. Natürlich, ja. Aber sie haben mir erklärt, das geht nicht. Wenn er ansprechbar ist und wieder gehen kann, dann lassen sie ihn gehen. Jedenfalls, als er dann das 17. Mal im Krankenhaus war, am Donnerstagabend habe ich ihn noch hingebracht. Freitagnacht kommt ein Anruf von der Klinik nachts um 1:30. Da war mir klar, dass es nichts Gutes. Ja, ihr Mann liegt im Koma. So. Mhm. Ich sage, wieso denn das? Was ist denn passiert? Ja, er hat eine Überdosis genommen. Von was? Und ich sage, wie denn das? Jedenfalls wollten sie erst nicht so richtig raus mit der Sprache. Er ist jedenfalls, das habe ich hinterher dann rausgekriegt, er ist auf eine andere Station marschiert, in ein Schwesternzimmer, unverschlossen, nicht besetzt, an einen unverschlossenen Medikamentenschrank gegangen und hat sich ein Medikament besorgt und hat sich damit umgebracht. Und er wusste gar nicht, was für ein Medikament das ist? Doch, das wusste er. Das wusste er. Hat er, kam er so aus der Branche, aus dem Bereich, dass er sich auskannte mit Medikamenten? Erstmal war er schon 17 Jahre Alkoholiker, also er war auch bei den anonymen Alkoholikern. Mhm. Und dieses Medikament, das Tranarin, das gibt man eigentlich nur einem Alkoholiker zum Entzug im Krankenhaus, damit er nicht ins Delirium fällt. Mhm. Und diese Dysphanerin, diese Kapseln, die hat er ja schon das ganze Vierteljahr immer genommen, um eben zu entziehen. Aber er hat dann nicht mehr getrunken, sondern nur noch Dysphan genommen. Mhm. Und man darf nur alle 4 Stunden eine Kapsel nehmen. Achso, er hat es arg überdosiert. Er hat 200 Milliliter genommen. 200 Milliliter. Eigentlich das entspricht 400 Kapseln. 400 Kapseln. Man darf auf einmal. Man darf, wie war das jetzt? Alle 4 Stunden nur eine Kapsel nehmen? Darf man nehmen. Alle 4 Stunden eine Kapsel. Ja, unter ärztlicher Aufsicht im Krankenhaus. Er war, als er das gemacht hat, im akuten Zustand des Entzuges. Ja. Ja. Aber nicht vom Alkohol, sondern von diesem Dysphan, weil er die ja das letzte Zettel ja immer wieder genommen hat. Wie machte sich denn, das hast du ja sicher auch einige Mal damit erlebt, was war das dann für ein Zustand, in dem er sich befand? Schlimmer als Alkohol. Er hat dann, 24 Kapseln sind immer in so einem Glas drin. Mhm. Und die hat er ja nicht alle 4 Stunden genommen, sondern die hat er dann fast alle auf einmal genommen. Mhm. Und er lag dann nur noch auf dem Boden manchmal. Und meine Tochter dachte einfach schon, er wäre tot. Ich sage, er ist nur bewusstlos. Mhm. So kam mir das vor. Also er war voll bis oben, nicht ansprechbar, lag nur. Also obwohl er keinen Alkohol getrunken hat, sondern diese Kapseln genommen hat. Aber der Rückfall fing mit Alkohol an und dann hat er dann sofort durch Dystra ersetzt, den Alkohol. Mhm. Das heißt also, als er da in dieses Zimmer gegangen ist, war er eigentlich so im Zustand des Betrunkenseins. Obwohl des Entzuges eigentlich. Des Entzuges, klar, natürlich. Des permanenten Entzuges. Ja, aber das ist ein Zustand auch, der mit dem Betrunkensein vergleichbar ist. So habe ich dich gerade verstanden. Ja, würde ich sagen, weil das ist ja eine Ersatzdrogen für Alkohol. Ja. Dann hat er diese Überdosis genommen. Ja. Hat er den Weg denn überhaupt noch geschafft zurück in sein Zimmer? Das weiß ich nicht so genau. Nein, doch, er hat es aus dem Schwesternzimmer genommen, so haben sie mir das erzählt, ist in sein Zimmer und hat es da genommen. Dann ist er bewusstlos geworden. Das heißt, die haben noch die Schachtel da stehen sehen, um das rekonstruieren zu können. Eine Flasche. Das war flüssig, 200 Milliliter. Ja, ja. Also es war in flüssiger Form. Sonst hätten die ja gar nicht gewusst, was mit ihm los ist, ne? Wenn er vielleicht die Flasche nicht hätte stehen gelassen. Ja, die haben noch gesagt, die wäre zerbrochen und die wussten nicht, ob sie voll war und... Also die haben sich da auch sehr gewunden, ne? Mhm. Und die haben es auch erst nicht so eindeutig gesagt, wie das passiert ist, weil ich habe immer nachgefragt wieder, wie kann sowas passieren? Wie kann er da rankommen? Also wie kann er da rankommen? Wie ist es überhaupt möglich, dass ein solcher Patient denn auch aus dem Zimmer raus kann? Ne, frage ich mich jetzt mal. Ja, das war ein allgemeines Krankenhaus. Na ja, gut, wenn die solche Behandlungen machen, aber die wirklich gravierende Frage ist auch, wie kann er an diesen Medikamentenschrank ran und sich selbst bedienen quasi, ja. Ne? Ja. Meinst, wie lange hat es denn dann noch gedauert, bis er verstorben ist? Ja, er war dann bewusstlos, dann haben sie ihn reanimiert, dann hat er aber einen Gehirnschaden. Das haben sie mir schon in der Nacht erzählt. Mhm. Und er liegt im Koma. Und dann lag er noch 10 Tage im Koma. Noch 10 Tage? Ja. Wie ist es dir dabei ergangen, als dann man 10 Tage, vor allen Dingen nach diesem Vorfall, auch im Koma lag? Also, ich hatte vorher so viel Wut und so viel... Ja, ich war im Begriff, mich zu trennen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ich konnte aber dann, als ich ihn dann im Krankenhaus jeden Tag besucht habe, konnte ich ihn auch wieder anfassen. Ich konnte mit ihm reden. Also ich weiß ja nicht, ob er mich gehört hat. Jedenfalls, ich habe dann wieder mit ihm geredet. Meine Tochter war auch jeden Tag mit. Ich habe also sozusagen auch Frieden geschlossen. Bist du, seid ihr ganz sicher, dass das ein bewusster Akt von ihm war, sich das Leben zu nehmen? Oder war er einfach nur völlig durcheinander? Die im Krankenhaus haben gesagt, wir gehen mal davon aus, dass das ein Unfall war, weil er ja nun suchtkrank war. Aber ich gehe eher von einem Suizid aus, weil das war so, dass ich, das ist jetzt Pfingsten, gerade 3 Jahre her, da habe ich meinen Ehering abgesetzt und habe gesagt, das war's für mich. Und er hat gesagt, ich setze meinen Ring erst ab, wenn wir geschieden sind. Und dann, als mir seine Sachen ausgehändigt wurden, nach seinem Tod, da fehlte dieser Ring. Und den habe ich dann zu Hause gefunden. Und das war für mich, ich kann das gar nicht erklären. Ich habe das Gefühl gehabt, er hat ihn abgesetzt, um zu sterben. Ich weiß nicht, ich kann das nicht erklären. Es kann ein Zufall sein, aber eher nicht, ne? Ich glaube eher, dass er das beabsichtigt hat. Denn er hat einmal auch gesagt zu unserer Tochter, ich bringe mich jetzt ganz langsam mit Dystra um. Ja, das ist ja eine klare, klare Andeutung, ne? Ja, aber so Kranke reden immer von Selbstmord. Ja, ja. Habt ihr irgendwie noch etwas eingeleitet gegen das Krankenhaus? Ja, Ich bin dann, noch während er im Koma lag, habe ich mich von der Anwaltskammer beraten lassen, also habe ich mir einen Anwalt geben lassen, der sich im Medizinrecht auskennt, bin zu dem hin und habe ihm das alles erzählt und er ist dann gegen das Krankenhaus vorgegangen. Das ging also eine ganze Zeit, ich glaube über ein halbes Jahr. Jedenfalls hat der Anwalt gesagt, also wenn ich klage und verliere, kann das sehr teuer werden. Also er hat dann da von 7.500-8.000 Mark gesprochen. Und das Krankenhaus hat dann nachher, oder die Versicherung des Krankenhauses, hat mir 2.500 Mark angeboten. Und der Anwalt hat gesagt, nehmen Sie das, sonst kriegen Sie gar nichts. Und damit war die Sache dann juristisch erledigt. Ja. Ne? Ja. Ein Menschenleben ist 200.000 Mark wert. 2.500 Mark. Ja, 2.500 Mark. Im Krankenhaus passiert, ja. Dein Mann sich das Leben genommen, weil die den Schrank nicht richtig gesichert hatten. Ja. Und das Schwesternzimmer war auch nicht besetzt. Und er war bekannt als suchtkrank. Und also, dass er auch in anderen Krankenhäusern vorher sich Medikamente besorgt hat. In einem anderen, was auch wo man auch Therapien macht, also ein ganz bekanntes Krankenhaus, ich will jetzt den Namen nicht nennen, wo auch Entzüge und Therapien gemacht werden. Auch da hat er sich das besorgt. Wie alt ist dein Mann geworden, Marin? 45. 45 Jahre. Drei Jahre liegt es jetzt zurück. Ja, im August, drei Jahre. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Alles. Und ich will dir nochmal ganz großes Kompliment für deine Sendung machen. Danke. Ich gucke die seit 5 Jahren. Vielen Dank. Fast jede Nacht. Ist das wahr? Ja, ich habe extra mir einen Job gesucht, wo ich erst mittags anfangen muss, damit ich auslaufen kann. Das ist ja super süß, super nett. Vielen Dank, Nari. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Im Krankenhaus passiert ist unser Thema, heißt unser Thema heute Nacht. Und unsere Telefonnummer lautet wie immer kostenfrei für euch 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Sonja ist dran. Sonja ist 32 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Sonja. Ja, mein Thema ist halt auch Krankenhaus. Ja. Und bei uns ist halt unser Drama des Lebens passiert, muss ich da ja so sagen, weil letztes Jahr im Februar ist unsere Tochter bei der Geburt gestorben. Und das war schlimm und ist immer noch schlimm. Im Februar 2000? Ja, genau. Was ist genau passiert? Ja, ich habe schon einen Sohn von David, jetzt 3 Jahre alt. Und unsere Tochter ist halt sehr schnell, kam halt schnell hinterher. Die wären genau 20 Monate auseinander gewesen. Und bei meinem Sohn hatte ich halt einen Kaiserschnitt, weil er halt falsch rumlag. Und bei meiner Tochter wollte ich gerne normal entbinden, damit ich halt auch schnell nach Hause kann. Ja. Und der Kleine halt nicht so lang ohne Mama ist. Ja. Ja. Naja, und alle haben auch gesagt, dass das möglich ist, dass ich mir wegen der Narbe auch keine Sorgen machen müsste. Das wäre heutzutage kein Problem. Aber naja, ich bin halt mit Wehen ins Krankenhaus gekommen, war schon 5 Tage über einen Termin. Und dann habe ich halt versucht, nochmal zu entbinden, hatte sehr, sehr viel Schmerzen dabei, aber ich wusste ja nicht, was Wehen sind, habe gedacht, das ist normal. Und ich denke mal, die Krankenschwestern wissen ja auch nicht, oder die Hebammen wissen ja auch nicht, wie schmerzempfindlich man ist, im Grunde genommen. Und haben mir zwar auch Mittel gegeben, aber haben halt nicht gemerkt, dass ich zwischen den Wehen auch unheimlich Schmerzen hatte. Und ich konnte das anscheinend auch nicht so rüberbringen, hatte da im Moment andere Sorgen. Ja. Und es war ehrlich gesagt also sehr, sehr chaotisch alles. Es hieß immer, es dauert noch, dann ging es auf einmal ganz schnell. Mein Mann wurde nach Hause geschickt, wurde wieder zurückgerufen. Dann haben sie gesagt, komm, legen Sie sich ein bisschen hin, weil er so unheimlich müde war, weil es ja die ganze, war schon die halbe Nacht schon wieder rum. Und er hatte ja auch den ganzen Tag gearbeitet. Und dann, haben sie ihn auf einmal wieder rausgeholt aus dem Schlaf, weil es bei mir auf einmal ganz schnell ging. Also wirklich sehr viel hin und her. Und dann haben sie halt versucht dass ich einfach presse, obwohl keine Presswehen da waren, dass er einfach rauskommen sollte. Und dann mit Sauglocke versucht sie rauszuziehen und dann ist die Sauglocke aber abgerissen. Und dann haben sie halt beschlossen, einen Notkaiserschnitt zu machen, weil sie einfach sagten, das Kind muss raus. Und dann haben sie mich halt ganz hektisch fertig gemacht für ein OP. Und ich hatte halt wehenhemmende Mittel auch bekommen, habe von daher nicht wurde dann selber auch ruhiger und so, aber musste dann alleine auf den OP-Tisch draufklettern. Mhm. Was aber mir wurde halt nachher gesagt, das ist ganz normal, weil es waren halt keine Leute da, die mir hätten helfen können. Wobei in dem Moment ist es einem wahrscheinlich äußerst unangenehm, ne? Ja. Und schwierig. Und ja, ich sag mal, mit dem dicken Bauch. Klar, man hat ja doch etliche Stunden da durchgemacht und und vor allen Dingen, ich bin halt nicht so groß, also es war für mich, ich musste mich schon so raufhieven, würde ich mal sagen. Und ja, irgendwo zwischen diesem Punkt, wo ich mich da halt auf diesen Tisch gesetzt habe oder gelegt habe und auf dem Weg in OP ist halt die Narbe gerissen. Und ja, meine Tochter ist halt aus der Gebärmutter rausgerutscht. Dadurch hat sich die Gebärmutter dann zusammengezogen und die Plazenta hat sich halt abgelöst und sie ist halt, ja, eingeschlafen. Das ist alles passiert, während du... Innerhalb von ein paar Minuten. Ein paar Minuten, während du unterwegs warst zum oder in den OP. Ja, ganz und da konnte man nichts mehr machen. Nee. Die haben mir gesagt, man hat 2 Minuten und ja gut, ich weiß nicht, wie viele Minuten da halt, vielleicht waren es 5, vielleicht waren es 10, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie halt die Bauchdecke halt aufgeschnitten und da hatten sie es schon. Also das war auch für die Ärztin ein ganz, ganz großer Schock natürlich, weil bevor ich auf diesen Tisch geklettert bin, war ich ja noch im CTG, also man hat bis dahin ja die Herztöne gehört. Das heißt, in dem Moment war denen das auch gar nicht klar, was da passiert. Nein. Und dir auch nicht? Nein. Hast du es gemerkt? Ich habe dann in der Zeit schon eine Vollnarkose gehabt. Also gar nichts mitgekriegt. Da ist das verstorbene Kind mit Kaiserschnitt entbunden worden? Ja. Und du bist irgendwann nach einer gewissen Zeit zwei Stunden aus der Vollnarkose aufgewacht. Ja. Wer hat es dir dann wie gesagt? Ja, es war die Hebamme. Es war schon, ja, in dem Moment, ich weiß noch genau, dass ich in der Narkose, also ich muss auch geschlafen haben. Ich denke mal, aus der Narkose wacht man normalerweise schneller auf, aber ich denke mal, dass ich da noch eine Runde geschlafen habe danach, weil ich habe auch geträumt, das weiß ich ganz genau, dass ich noch von einem Film geträumt habe, den ich da vorher gesehen hatte. Und auf jeden Fall wache ich auf und sehe als erstes, wie die Hebamme an mir vorbeigeht und so mitgekriegt hat, dass ich halt wach werde und stehen geblieben hat und sie war halt am Weinen. Und da habe ich nur zu ihr gesagt, meine Güte, Sie brauchen doch nicht weinen, ist doch nicht schlimm, dass ich einen Kaiserschnitt hatte. Mhm. Weil ich hatte halt vorher noch mit ihr, man hatte ja stundenlang Kontakt, halt auch gesagt, dass ich nicht so gerne einen Kaiserschnitt hätte. Und da habe ich nur gesagt, ist doch nicht schlimm, Hauptsache es ist jetzt vorbei. Mhm. Und sie fing natürlich heftiger an zu weinen. Und da wurde ihr klar, dass da irgendwas... Ich habe es nicht begriffen. Hat sie es dir denn dann in der Situation noch gesagt oder erst später? Ja, sie kam dann zu mir und kam dann zu mir ans Bett und nahm meine Hand und sagte zu mir, ja, eigentlich sollte der Arzt es ihnen halt selber sagen, aber ja, ihre Tochter ist gestorben. Was ist da in dir vorgegangen in dem Moment? Hast du es glauben können überhaupt? Nein, ich war fassungslos. Also ich hab immer nur gesagt, nein, das stimmt nicht. Also ich hab eigentlich nur noch Nein gesagt. Hast du das Kind, dein Kind gesehen? Ja. Ja. Aber viel zu kurz. Wann hast du es gesehen? Noch in der gleichen Nacht oder an dem Morgen? Es war jetzt inzwischen, glaube ich, so 7 Uhr morgens. Mhm. Und erst ist halt der Arzt mit meinem Mann zu mir gekommen. War übrigens, das wollte ich dich gerade noch fragen, war dein Mann dabei, als der Kaiserschnitt dann... Er war draußen. Er hat es vor dir erfahren. Ja, es war für ihn auch schlimm. Also er kannte das ja auch, dieses... wie das halt ist mit dem Kaiserschnitt, durch unseren Sohn halt schon. Du warst 7 Uhr morgens. Wann hast du denn dein Mädchen gesehen? Na, vielleicht 7:15. 7:15. Ja. Und da hat man es dir ins Zimmer gebracht? Ich war ja noch im Kreißsaal. Im Kreißsaal, wo ich halt wach geworden bin, haben sie mir halt gebracht. Und das Problem war, mein Mann konnte es nicht haben. Also er war noch so fertig, er wollte sie auch nicht sehen. Er hatte da viel zu viel Angst vor. Ich sag mal, man wird ja so selten mit dem Tod so absolut konfrontiert, dass man... Hast du sie in deinen Arm genommen? Ja. Und das ist 5 Minuten gewesen, 10 Minuten. Das Blöde ist halt, wie gesagt, ich hab mich nicht getraut. Ich stand ja unter Schock, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich war mir dessen einfach auch nicht bewusst, dass das letzte Mal sein würde. Sah sie friedlich aus? Ja. Ist für mich auch ein ganz, ganz tolles Gefühl, das zumindest sagen zu können, weil sie hat ja viel durchmachen müssen die Stunden vorher, dass sie jedenfalls ganz friedlich eingeschlafen ist. Dann zu der Beerdigung, hast du sie dann nochmal gesehen? Nein, dann nicht mehr. Wir haben sie auch obduzieren lassen, was ich im Nachhinein sehr bereue, aber in dem Moment habe ich es halt auch nicht, ja, die Ärzte haben uns gefragt und wir haben gesagt, ja okay, vielleicht war ja auch irgendwas nicht in Ordnung oder so. haben es dann halt machen lassen. Und dann hat mir ehrlich gesagt auch der Bestatter gesagt, dass man sie nicht mehr anschauen könnte. Mhm. Ich habe das große Glück gehabt, also erstmal hat die Hebamme zwei Bilder von ihr gemacht. Mhm. Einmal von ihr alleine und einmal, wo ich sie halt auf dem Arm habe. Mhm. Und dann ist eine ganz, ganz liebe Freundin von mir zum Bestatter gefahren und hat noch Bilder von ihr gemacht, wo ich auch sehr dankbar drüber bin. Also das waren dann doch Bilder, die man an sich anschauen kann. Ja. Obwohl der Bestatter gesagt hat, man kann sie eigentlich nicht. Mhm. Eben, also das habe ich ihm auch ein bisschen übel genommen. Dürfte er so nicht sagen. Ich habe ihn halt gefragt, ob man Bilder machen könnte. Mhm. Und hat er uns halt abgeraten. Mhm. Und nachher war meine Freundin ist halt hingefahren und er hat ihr dann halt gesagt, nee, es wäre jetzt, wo er sie halt zurecht gemacht hätte, wäre es halt doch in Ordnung, dann können sie sich angucken. Sonja, wer hat Schuld an dem Ganzen? Kann man das sagen? Also ich sag mal, je länger es her ist, umso mehr werfe ich es den Ärzten vor. Mhm. Ganz am Anfang würde ich sagen, habe ich es nicht getan. Da war ich so viel Menschlichkeit in diesen Ärzten kennenlernen durfte, in diesen 8 Tagen, die ich im Krankenhaus war. Das war wirklich beeindruckend. Mhm. Also die haben sich Was konkret wirfst du den Ärzten vor? Dass sie nicht an die Narbe gedacht haben. Mhm. Ich denke mal, ich habe ja doch etliche Stunden da gelegen unter Wehen und wirklich heftige Schmerzen gehabt. Und ich denke einfach, es war Nacht, es war auch von dem Arzt die letzte Nachtwache. Mhm. Also wir sagen nochmal, die Narbe des ersten Kaiserschnittes. Ja, ne? Genau. Genau. Also ich werfe einfach vor, dass sie die vergessen haben. Mhm. Sie hätten an diese Narbe öfter denken müssen und einfach dann rekonstruieren müssen, dass diese Schmerzen nicht normale Wehenschmerzen waren. Im Februar letzten Jahres. Ja. Das und dein jetziger, dein Sohn, der ist jetzt 3 Jahre alt. Der wird am Sonntag 3 Jahre alt. Ja. Ja, und das, was noch schlimm auch war, ist, dass ich jetzt im Januar noch eine Fehlgeburt hatte. Das war dann, weil ich ehrlich gesagt nach dieser Totgeburt unheimliches Verlangen danach hatte, ein Kind im Arm zu halten. Nach 7 Monaten bin ich halt wieder schwanger geworden. Das ist ja jetzt gar nicht so lange her. Möchtest du vielleicht mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte reden? Ja, ich bin zwar in psychologischer Betreuung, aber Schaden kann es bestimmt. Bestimmt nicht. Dann würde ich sagen, gleich spricht die Petra, meine Psychologin, heute Nacht mit dir. Wir beenden jetzt hier das Gespräch. Ja. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Grüß deine Familie schön von mir. Dankeschön. Und die Petra ruft dich gleich an. Okay, alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss, Sonja. Peter, 54 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Peter, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Im Krankenhaus passiert. Ja, zwar folgendes. Ist also schon, ich bin jetzt 54, da war ich noch 27 Jahre alt. Mhm. Schon mal länger her. Ich lag aufgrund eines Arbeitsunfalls, ich war früher LKW-Fahrer, lag ich im Krankenhaus und hatte Knie und die Hüfte kaputt, die waren zerbrochen. Und dann wurde mir das eingegipst, also von Zehenspitzen und eigentlich nannte sich ein Hüftgips. Das sah so aus wie eine Hose nur, das rechte Hosenbein war also nicht da, ohne Gips aber noch normal. Aber ein Bein nur, ne? Das linke Bein, Das linke Bein. Mhm. Gut. Naja, ich hatte zu der Zeitpunkt eine Freundin, die mich auch öfters besuchen kam. Und natürlich, als 27-Jähriger steht man noch voll im Saft, wie es so schön heißt. Ne? Und außer Händchen halten und so weiter und Küsschen und so weiter, lief da nicht viel. Man hatte ein paar ältere, strenge Herren mit im Zimmer, die guckten böse, oder beziehungsweise... Neidisch. Ja, neidisch vielleicht auch. Und hatten auch ihre Partnerin oder Frauen dabei. Und es war so, es lief da gar nichts. Ja. Ja, und es war so, dass also abends, wir hatten eine Nachtschwester, die also sehr nett war, verständnisvoll, die sagte eines Abends zu mir, bestell deinen Schatz mal, also meine Freundin, die möchte heute Abend gegen 20 Uhr mal bei mir vorbeikommen. Mhm. Ich denke, was haben die zwei denn jetzt, woher kennen die sich denn und so weiter. Naja, nicht weiter darüber nachgedacht. Dann ging abends gegen 20 Uhr, kommt plötzlich also die besagte Nachtschwester und macht die Bremse in meinem Bett los, löst also die Kabel vom Radio, man hat da so ein Radiokissen und so ein Zeugs, alles, trällert, singt Liedchen und trällert, läuft sie mit mir durch den Gang im Krankenhaus, auf eine Türe zu, schließt sie auf und da steht drauf Badezimmer, Dusch und Badezimmer. Ich denke, die sind verrückt, die können sich doch nicht mit einem Gips baden und duschen, das geht doch alles zum Teufel dabei, was soll der Blödsinn? Ja. Naja, und dann schiebt sie mich rein und sagt dann, lachend zu mir, klingelt er, wenn ihr fertig seid. Ja, ich denke, was soll der Quatsch? Naja, und im Raum drinnen, da stand meine Freundin. Ich dachte schon, die saß nackt in der Badewanne. Nein, so nicht. Nee, das hätte auch nicht viel genützt, ich wusste nicht, in die Badewanne reinzukommen. Ich konnte also nicht laufen und gar nicht. Schweigend aufstehen. Da stand die Freundin in dem Badezimmer. Die stand also, kam hinter dem Duschvorhang zum Vorschein. Ne? Das ist ja verrückt. Ja, und dann ist natürlich klar, dann haben wir versucht, was zurecht zu basteln. Ja. Kann sich vorstellen, wenn man also die ganze Hüfte rundherum Gips hat. Das war Akrobatik. Akrobatik pur, ja. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert, dass er 9 Monate später einen Sohn geboren hat. Nein, ist das so? Ja, ist das der Grund, dass ich heiraten musste, in Anführungsstrichen. Wir haben dann später noch, also kurz darauf geheiratet. Ja, also der Sohn ist wirklich da im Krankenhaus in der Situation. Der ist operiert worden, genau. Das weiß er hoffentlich. Ja, sicher weiß er. Das ist ja eine schrille und schöne Geschichte. Ja, nur leider bin ich heute, oder was heißt leider, mit der Frau nicht mehr zusammen, aber... Wie lange warst du mit ihr zusammen? Ach, 5 oder 6 Jahre. Fünf oder sechs Jahre. War so von der Frau her, die ihren Namen befreundet sind, aber das spielt ja hier keine Rolle. Aber sag mal, das ist ja doch schon eine ganze Weile her, ne? Und früher ging es ja noch viel strenger zu in den Krankenhäusern als heute. Ja. Das ist doch erstaunlich, dass diese Krankenschwester das gemacht hat, dass eben. Die den Mut auch hatte, wenn das aufgeflogen wäre sie ja auch dran gewesen. Ne? Eben. Ich habe mich auch hinterher noch bei ihr bedankt und gesagt, ja, mir tun die jungen Burschen also leid, wenn die hier liegen. Man weiß ja auch, was denen fehlt. Wie alt war die denn, die Krankenschwester? Die war also höchstens Anfang 30. Ach, auch erst einmal. Oder hat sie durchs Schlüsselloch geguckt? Bitte? Oder hat sie durchs Schlüsselloch geguckt? Glaube ich, da konnte man nicht viel gucken, da war ein Sicherheitsschloss. Was nur immer auch so war, wenn die kamen abends und frug dann immer, braucht jemand was für die Nacht oder zum Abführen? Ja. Dann meldet man sich, sagt man, braucht was zum Einführen. Ne? Oder eben solche Sprüche hat man dann pausenlos drauf. Ja, ne? Ja. Und die wussten natürlich auch, wo dran es lag. Ne? Und das ist einmal passiert? Oder? Ist nur einmal passiert. Zweimal passiert. Und haben die anderen, die alten Herren im Krankenhaus denn dann nicht gefragt, wo du um 8 Uhr noch hingefahren wirst mit dem Bett? Nö, die hatten gedacht, es wäre irgendeine Behandlung, irgendwas, ich würde irgendwas bekommen oder so. Das passiert ja schon mal, dass abends jemand schon mal spät nochmal zu einer Sonderbehandlung, zu einem Gymnasium oder sonst irgendwo hinkam. Und nach dieser Sonderbehandlung bist du dann mit strahlendem Gesicht zurückgefahren worden. Auf jeden Fall, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Ne? War schon super gut. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Jo. Das ist eine schöne Geschichte. War mir also eingefallen, gestern habe ich dir deine Sendung fast jedes Mal, wenn ich eine zufällig mache, dann immer aus dem Bett raus. Jetzt bin ich zwar nicht im Bett, aber ich schlafe da meistens ein. Ne, leider. Und dann höre ich hinterher, dass ich immer schon irgendwas Tolles verpasst habe. Da ärgere ich mich sehr drüber. Aber das passt natürlich wirklich ins Thema. Was passiert? Einmal dieser Sex im Krankenhaus und dann ist der Sohn auch noch gezeugt, obwohl ich gerade schon ein bisschen in Schreck bekommen habe. Es war früher so, das weiß ich, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, dass wenn man jemand ins Badezimmer gefahren hat, hatte das immer einen ganz schlimmen Beigeschmack, denn früher war das so ein Synonym, jetzt stirbt jemand, der wird jetzt abgestellt ins Badezimmer. Ne? Unmöglich, dass man das früher so gemacht hat, aber es war so. Ne? Auch da hatte ich also weniger Angst. Ich hatte es also umgekehrt. Mir ging also an für sich mittlerweile wieder ganz gut. Ich habe also sehr lange Zeit gelegen, bis dann einigermaßen wieder war. Aber es war also schon eine tolle Sache. Und ich fand das also sehr anständig von der Frau, also von der Nachtschwester. Und ich denke auch, die hätte ihren Job wahrscheinlich riskiert. Da hat das Mund halten, hat sie gesagt. Ja, die hat ihren Job riskiert. Hat man natürlich auch getan. Ja. Und es war so. Vielleicht hört sie ja jetzt zu, irgendwo, wo immer sie auch leben mag, und fühlt sich daran erinnert. Ja, vielleicht wäre schön. Peter, alles Gute. Ja, ebenso. Tschüss, danke schön, tschüss. 1 Uhr 32 und 32 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Uhr 33 und 13 Sekunden. Hier ist Radio S Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema im Krankenhaus passiert. Was ist euch alles im Krankenhaus oder in einem Krankenhaus schon passiert? Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Und jetzt bin ich verbunden mit Claudia. Und Claudia ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian, wie geht's dir? Dankeschön. Also mir ist passiert, ich bin vor 3 Jahren ins Krankenhaus gekommen wegen einer Mandeloperation. Ja. Und sie haben dem Arzt vorher gesagt, dass ich gegen Penicillin allergisch bin. Das steht auch in meinem Allergiepass drin. Gegen Penicillin? Gegen Penicillin, weil ich bin hochgradiger Allergiker. Ich bin gegen alle möglichen Medikamente allergisch. Das stand auch in dem Pass drin. Und nach der Operation bin ich erst auf die Intensivstation gekommen, weil der Arzt mir Penicillin gegeben hat. Und ich bin 2 Wochen nach der Operation aufgewacht. Und mein Mann hat das natürlich früher gesagt. Mhm. Und mein Mann hat einen Anwalt eingeschaltet. Also du bist dadurch ins Koma gefallen? Ins Koma. Ins Koma gefallen. Du hast 2 Wochen im Koma gelegen? In 2 Wochen, ja. Und mein Mann hat einen Anwalt eingeschaltet und der Arzt hatte nur gesagt, ja, das kann jedem passieren, dass er mal was vergisst. Mhm. Und da meint unser Anwalt, es dürfte nicht passieren, dass er was vergisst. Mhm. Ja, vor allen Dingen, weil du es ja nun vorher auch angegeben hast, ne? Ja, weil da steht in meinem Allergiepass, der Hautarzt, der ist ja auch da im Klinikum, der hat es auch noch gesagt, dass ich dagegen allergisch bin. Mhm. Welche Folgen hatte denn das nur für dich, dieser Einsatz von Penicillin? Du warst 2 Monate im Koma. Und was zwei Wochen im Koma. Ja. Und was ist daraus dann noch weiter? Ich kann mich schon gar nichts mehr daran erinnern. Also ich war wie besoffen, sag ich mal so. Mhm. Hast du dich denn danach wieder richtig erholt? Bist du kaum. Also wenn ich jetzt ins Krankenhaus muss, ich kriege da voll die Panik. Mhm. Das ist klar. Aber hast du dich denn wieder so berappelt, gesundheitlich meine ich danach? Ich habe mehr Allergien bekommen, noch mehr Allergien. Mhm. Aber du hast keine Folgeschäden, dass du jetzt eine Lähmung hast oder irgend sowas? Also du kannst dich ganz normal wieder bewegen? Ich kann nur schlecht atmen jetzt dadurch. Ach so, das ist doch eine Folge dann davon, von dieser Fehlbehandlung gewesen. Mhm. Ja. Und du hast noch mehr Allergien bekommen durch diesen... Ja, durch die Penicillin habe ich mehr Allergien bekommen. Mhm. Also das hätte ja noch ganz böse enden können, nämlich unter Umständen auch mit deinem Tod. Ja. Ja. Und der Arzt hat gesagt, bevor es vor Gericht geht, gibt er mir doch 1000 Mark Schmerzensgeld, er will doch weiterarbeiten als Arzt. Aha. Und habt ihr das angenommen? Wir haben Herrn Anwalt gesagt, ich soll es annehmen, bevor ich nicht noch mehr hier Scherereien bekomme. Dass du Scherereien bekommst? Ja. Ja, weil so ein Verfahren wahrscheinlich sehr kompliziert ist und auch sehr viel Geld kostet. Ja, weil wir haben gesagt, bei Allergikern wäre das eh kompliziert. Mhm. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Mhm. Haben die mir gesagt. Hast du denn den Eindruck, dass der Arzt so ein bisschen Reue auch gezeigt hat? Oder er hat auch Reue gezeigt. Also er war nicht... Weil er gesagt hat, seine Tochter hat auch Allergien. Mhm. Diese 2 Wochen im Koma, da muss dein Mann doch wirklich um dein Leben gebangt haben. Ja, also der saß Tag und Nacht bei mir im Bett. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, als du dann aufgewacht bist? Ich habe mich erst mal gefragt, wo ich bin. Mhm. Und dann haben die mir gesagt, ja, du liegst auf der Intensivstation. Ich so, wieso lieg ich auf der Intensivstation? Ja. Und meinst du, ja, sie haben mir aus Versehen Penicillin gegeben. Mhm. Das ist dem Arzt erst später eingefallen, dass ich dagegen allergisch bin. Mhm. Immerhin hat man das gleich gesagt, ne? Man hat das nicht versucht zu vertuschen, das hätte ja auch noch sein können, ne? Ja, also mein Mann, der hat da richtig Terror gemacht. Mhm. Also... Schlimme Sache, ist was Schlimmes passiert, aber man kann sagen, es ist auch dann nochmal gut gegangen. Ne? Ja. Es hätte ja noch viel schlimmer enden können. Ja, also ich hätte dabei sterben können. Ja, ja. Mhm. Alles Gute und danke für deinen Anruf. Bitteschön. Tschüss. Das war die Claudia, 27 Jahre alt. Und jetzt habe ich Vanessa. Und Vanessa ist 25 Jahre alt, der auch irgendetwas im Krankenhaus passiert ist. Hallo. Einen schönen guten Abend, Domian. Hallo, Vanessa. Hi. Hi. Was ist im Krankenhaus passiert? Also ich hatte im Krankenhaus meine Astralreise. Deine was? Meine Astralreise. Deine Astralreise? Ja. Erklär uns mal, was eine Astralreise ist. Also folgendes war passiert, 1995 hatte ich einen sehr schweren Autounfall und habe dort 2 Exitus erlitten. Den ersten hatte ich bereits am Unfallort. Da habe ich aber noch nicht so eine Art von Erlebnis gehabt. Also du warst quasi klinisch tot am Unfallort? Ja. Mhm. Und sag mal ganz kurz den Unfall, weil bist du irgendwo gegengefahren oder zusammengestoßen mit jemandem? Also folgendes war der Fall, ich habe zu dem Zeitpunkt super viel gearbeitet, habe einen Abend zuvor noch einen Kumpel von der Diskothek abgeholt und der besoffen war, habe den nach Hause gefahren, habe eventuell ungefähr 3-4 Stunden bei ihm geschlafen, bin wieder aufgestanden und wollte zu mir nach Hause fahren, mich umziehen und arbeiten gehen. Mhm. Und dann musste ich dann den Sekundenschlaf gekriegt haben. Und habe mit 80, was auch erlaubt war, also ich war nicht zu schnell, habe ich einen Pfosten mitgenommen. Mhm. Umgemäht und bin auf dem Sockel zum Stehen gekommen. Nein. Am Unfallort klinisch tot? Sagt man mir, ja. Sagt also aus diesem Bericht, also ich meine, seit 2 Wochen ausgelöscht aus meinem Leben. Ja, und dann, du sagst zweimal wärst du quasi klinisch tot. Was heißt das genau? Also es war wohl so, dass man mich am Unfallort versucht hat zu stabilisieren. Da habe ich dann meinen ersten Exitus gehabt. Dann bin ich in eine nähere Klinik gefahren worden. Die konnten sich aufgrund der schweren Gesichtsverletzungen nicht zu helfen wissen und haben mich so mit dem ADAC-Hubschrauber in eine andere Klinik geflogen. Mhm. Und ich kam da irgendwie in den Schockraum rein und ich lag da auf dieser Liege. Und ich kann leibhaftig nicht sagen, wie dieser Schockraum ausgesehen hat. Aber ich weiß es daher, weil meine Seele aus meinem Körper rausgefahren ist. Mhm. Somit sind wir jetzt bei der Astralreise. Genau. Astralreise heißt, dass du das Gefühl hattest, dass du deinen Körper, dass deine Seele deinen Körper verlässt. Nicht nur das Gefühl, ich meine, das war schon so. Ja. Wie genau hat sich das abgespielt oder angefühlt? Also man kennt das ja aus so Filmen, wo das so dargestellt wird, dass die Seele so aus dem Körper raus schwebt und man selbst den eigenen Körper unten liegen sieht oder so. Richtig, genau so. Ich habe bis dahin auch gedacht, Film oder an so einen Humbug habe ich gar nicht geglaubt, wo ich das in der Zeitung gelesen habe oder wie auch immer. Hast du dann in diesem Raum geschwebt? Oben an der Decke. Hattest du auch einen Astralleib? Weil diese Seele, hattest du Beine und Hände? Nein. Sondern was war das? Ich kam mir vor, als ob mein Irren, das ist meine Seele da oben schwebt. Also eher ein super warmes, wonniges, ewig geiles Gefühl. Ja, also man kann es nicht definieren. Du hast es von oben, du hast deinen Körper von oben gesehen. Richtig. Und du hast auch gesehen, wie die Menschen an deinem Körper herumgemacht haben und rumgedoktert haben, ja. Genau. Und dann? Ja, und dann bin ich dann da oben geschwebt und super viele Ärzte um mich rum, also zwei Ärzte und zwei Ärztinnen und ewig viel Schwestern und mein Gott, das war ein Riesenauflauf da unten. Und dann hatte ich ein Gespräch, ich denke schon, dass das mit Gott war. Also auf jeden Fall hat sie eine Stimme mit mir unterhalten, während ich da oben an dieser Decke geschwebt bin. Was hat die Stimme gesagt zu dir? Ich denke, dass es Gott war. Er hat mich auswählen lassen. Er hat gesagt, entweder kommst du mit mir, oder du kannst in deinen Körper zurück und dann kämpfe. Und was hast du geantwortet? Ich war eine ganze Zeit lang echt unentschlossen. Mhm. Also auf der einen Seite, ja, habe ich es irgendwo gefühlt, wie dieser Körper mitunter noch Schmerzen gehabt hat, also dieses Schmerzgefühl. Mhm. Denn ich war ja eigentlich nochmal mit diesem Körper verbunden, nur weil ich da oben schwebte, weil ich ja nicht ganz immun dagegen. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich dieses Gefühl gehabt, dieses ewig warme Weiche. Ist aber auch eine schwierige Frage, ne, die dir dargestellt worden ist. Die eine Welt kanntest du ja, aus der du gerade herausgeschleudert worden bist. Richtig. Die andere Welt kanntest du überhaupt nicht, ne, wo du vielleicht hättest hingehen sollen. Nee. Du hast dann gezögert, du hast dich aber nicht mit dieser Stimme, die du Gott nennst, weiter unterhalten über irgendetwas. Es wurde nur diese Frage von ihm gestellt. Diese eine Frage. Und dann hast du irgendwann gesagt, ich möchte zurück, oder hast du es einfach getan? Ich habe an meinen kleinen Bruder gedacht. Mhm. Und dann bin ich zurückgefahren in diesen Körper und habe diesen Kampf aufgenommen. Und war das so ein Gefühl wieder, dass, als würdest du von der Decke runterschweben und in den Körper vom Körper eingesogen werden vielleicht? Kann man das so sagen? Bucht, zack, aus. Ich bin da drin gewesen und dann war dieses weiche, ewigeile Gefühl nicht mehr da. Jetzt warst du wieder in deinem Körper. Was ist dann passiert? Ja, dann haben sie es geschafft, mich zum zweiten Mal zu defibrillieren. Ein drittes Mal hätten sie ja nicht dürfen. Das sagt ja auch der hippokratische Eid. Mhm. Sie dürfen nur eine Person zweimal defibrillieren. Mhm. Drittes Mal dürfen die ja nicht. Mhm. Und die haben das ja dann wohl auch geschafft. Und dann habe ich nachher noch eine recht lange Not-OP bekommen aufgrund meiner schweren Gesichtsverletzungen. Mhm. Und bin dann 4 Tage im Koma gelegen. Im künstlichen aber gehalten worden aufgrund der schweren Verletzungen. Und jetzt kommt der absolute Hammer in der ganzen Geschichte. Ich war insgesamt zusammenhängend nur 1,5 Wochen im Krankenhaus. 1,5 Wochen? Ja. Geil, gell? Wie ist das möglich? Ja, Hammer. Wie ist das möglich? Ich weiß nicht, das ist alles total ein Wunder. Die Knochenmasse im Gesicht ist nachgewachsen. Ich habe Stahlplatten drin. Mhm. Die könnten eigentlich wieder raus, aber ich denke mir, warum? Weil dann schmeißen sie mir wieder das Gesicht auf und dann schaue ich wieder ziemlich beschissen aus. Das ist so schön geworden. Also es klingt ja alles wie ein Wunder. Ist es auch. Jetzt wahnsinnig froh, hier noch sein zu dürfen. Das war 1995. Wenn ich mich ganz recht erinnere, gerade ganz am Anfang unseres Gespräches, vielleicht habe ich mich auch verhört, hast du gesagt, ich habe 2 Astralreisen gemacht. Nein, ich habe 2 Exitusse gehabt. 2 Exitusse und eine Astralreise. Den ersten Exitus am Unfallort und den zweiten in diesem Schockraum. Vanessa, bist du ein religiöser Mensch gewesen vorher? Nein, seitdem erst richtig. Davor war ich ja auch erst 19 und dachte ich mir noch, was will ich mit Gott beispielsweise? Ich könnte mir vorstellen, wenn man so etwas erlebt hat, wie du es jetzt geschildert hast. Ja. Und das ist ja deine Realität und die hast du so erlebt und da gibt es ja auch gar nichts zu diskutieren. Nee, es ist auch in den Akten so vermerkt, dass das alles wirklich so passiert ist von den Verletzungen her und so. Natürlich, aber in den Akten ist nicht vermerkt, dass du oben geschwebt bist und mit Gott geredet hast. Ne? Das war einfach nur meine Mutter oder meine engsten Freunde. Genau, das ist ja deine ganz intime Erlebniswelt gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass man danach ganz anders denkt und ganz anders draufkommt. Ist das so? Ich lebe seitdem ganz anders, ja. Wie lebst du anders danach? Bewusster, viel bewusster. Was heißt das genau? Ach, ich bin verdammt gefühlsmäßig geworden seitdem. Ich liebe nichts mehr als Harmonie. Ich bin richtig harmoniesüchtig geworden. Ich diskutiere jedes Problem aus, was davor nicht war. Davor war ich hier ziemlich oberflächlich, würde ich sagen. Also es hat mich schon ganz grundlegend verändert. Also es ist ja wirklich ein ganz sonderbarer Fall, wenn du dann nur nach einer so schweren Verletzung und nach solchen Eingriffen nur eine Woche im Krankenhaus warst. Eineinhalb Wochen. Kann man ja fast gar nicht glauben. Kann ja mal die Unterlagen. Ich glaube es dir schon, aber man hat dich dann entlassen und es hat sich alles gut reguliert, das Ganze. Sieht man heute noch schwere, schlimme Narben im Gesicht? Eine kleine, da war ein offener rechter Augenhöhlenbruch und ein offener linker Kieferbruch war da. Mhm. Der vom Kieferbruch, ja, die Narbe sieht man noch, aber von der Augenhöhle nicht mehr. Dann, ich hatte noch einen siebenfachen Trümmerbruch im rechten Fuß. Man kann es wirklich nicht glauben, dass du nur eine Woche im Krankenhaus warst. Bei der kleinen Blinddarmentzündung oder Narbe liegt man eine Woche im Krankenhaus, unter Umständen. Eineinhalb war ich. Also insgesamt 7, 11 Tage. Siehst du denn darin auch irgendwie so ein übersinnliches Zeichen, dass die Heilungskräfte so schnell bei dir wieder eingesetzt sind? Ich denke, es liegt auch viel an meiner Mutter, denn meine Mutter hat mit mir gekämpft. Also jedes Mal, wenn meine Mutter da war, war es total warm und kuschelig. Und wenn meine Mutter nicht da war, auf dieser Intensivbox, ja, da war es super kalt. Also ich denke, sie hat auch viel mit mir gekämpft. Meinst du, dass Gott, mit dem du meinst, gesprochen zu haben, nachdem du dich entschieden hast, wieder in diesen Körper zurückzugehen, dass er dir besonders geholfen hat, diesen Körper schnell wieder herzustellen? Doch, denke ich schon. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ein sehr einschneidendes Erlebnis, ne? Ja, ich bin ihm auch wahnsinnig dankbar und bete auch jetzt jeden Tag und freue mich, dass ich hier sein darf. Das ist schön. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und vor allem, dass du bei mir jetzt gesprochen hast, Vanessa. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute dir. Super schönes Wochenende wünsche ich dir. Ja, auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Dennis, 18 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Dennis. Denise, ne? Ja, Denise. Denise. Französisch. Denise. Ja. 18 Jahre. Genau. Und auch schon im Krankenhaus gewesen. Ja, ich hatte eine Mandeloperation gehabt, vor ungefähr einem Jahr. Mhm. Ich bin montags eingeliefert worden, bin dienstags operiert worden und zwei Tage nach der Operation hatte ich Sex mit meinem Freund. Nein. Ja. Ich hoffe, kein Oralsex. Nein, natürlich kein Oralsex. Wo hattest du Sex mit deinem Freund? Ich hatte Sex mit meinem Freund direkt im Bett. Ist doch nicht wahr. In einem öffentlichen Krankenhaus? Ja, natürlich, in einem öffentlichen Krankenhaus. Erzähl uns, wie es dazu kam. Also du bist am Montag eingeliefert worden, am Dienstag bist du operiert worden. Da ist man ja erstmal ein bisschen fertig mit den Nerven, ne, nach so einer Operation. Ja, natürlich. Zwei Tage später hast du dich so ein bisschen schon wieder berappelt. Genau, hab viel Eis gegessen gehabt und so. Wie man das wohl immer noch machen darf nach diesen Operationen. Genau, muss man ja. Damit hat man mich früher gelockt zu dieser Operation. Da war ich noch vielleicht 10 oder sowas. Ganz viel Eis hinterher essen und so Wackelpudding, weißt du, so kalten Wackelpudding. Nee, Wackelpudding habe ich nicht gekriegt, nur ganz viel Eis. So, du hast ganz viel Eis gegessen, nun war dir das Eis aber nicht genug. Da musste jetzt auch noch ein Mann ran. Genau, da kam dann mein Freund zwei Tage später und hat mir sozusagen die Genesung etwas versüßt. Hattest du denn ein Einzelzimmer? Nee, ich hatte kein Einzelzimmer. Ich hatte noch eine 14-15-jährige Nachbarin gehabt. Eine 14-15-jährige Nachbarin? Die, ja. Und die war mit im Zimmer als du mit deinem Freund und wir wollen uns gar nicht alles ausmalen. Doch, sie war mit im Zimmer, lag mit dem Rücken, sag ich mal, zu uns. Das Kind hätte einen Schock fürs Leben kriegen können. Nein, sie hat ein Buch gelesen. Hat ein Buch gelesen. Hani und Nani wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Nein, sie hat ein Buch gelesen, hat den Rücken euch zugekehrt. Genau, ja, und ich lag dann oben auf meinem Freund drauf. Und so richtig Sex im klassischen Sinne im Krankenbett? Ja, natürlich. Nicht so ein bisschen so schub unter der Bettdecke, das nicht? Doch, wir hatten uns unter der Bettdecke versteckt gehabt und so. Ja gut, aber so richtig so missionarsmäßig. Ja, natürlich. Aber es hätte doch jede Sekunde ein Mensch reinkommen können. Zum Beispiel Annika. Zum Beispiel kommt keiner rein. Das war unser Glück, glaube ich. Zum Beispiel eine Krankenschwester oder der behandelnde HNO-Arzt. Es kam wirklich kein Schwein rein. Wie lange hat denn die Aktion gedauert? Na, halbe, dreiviertel Stunde doch schon. So lange? Und ja. So lange musste das arme Kind mit dem Buch verharren und an die Wand starren? Ja. Ja, so kann es gehen. Und okay. Danach ging es dir dann natürlich noch viel besser und das Eis hat noch besser geschmeckt. Ja, natürlich. Es war super geil. Wie lange warst du dann noch im Krankenhaus danach? Nicht mehr so lange wahrscheinlich. Nee, bis Sonntag dann. Also ein paar Tage dann noch. Genau. Sex im Krankenhaus nach einer Mandeloperation. Ja. Diese Geschichte hat uns jetzt die Denise erzählt. Es war super geil. Danke für den Anruf, Grüße an den Freund und tschüss. Domian, ich wollte dir noch sagen, du machst echt eine geile Sendung und ich guck's, wenn ich kann, jeden Abend. Ach, ich find's super nett, dass ihr das immer so sagt. Freue ich mich wirklich sehr, sehr. Ein tolles Kompliment ist das und eine schöne Motivation, auch hier zu sitzen und diese Sendung zu machen. Wirklich, vielen Dank. Bitteschön. Tschüss, Denise. Ciao. Ciao. Detlef, 48 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Detlef. Hier spricht Detlef, genau. Ja, ich grüße dich. Ist ja sehr schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich habe leider keine so schöne Sache zu erzählen wie meine Vorrednerin. Ja. Ich bin also, jetzt bin ich ganz durcheinander, aber ganz langsam. Ich habe also mir eine Nasenoperation unterziehen müssen. Ja, wann denn? Wann denn 1985? 85, ja. Genau. Mhm. Da bin ich ins Krankenhaus rein, war am rechten Auge schon blind. Mhm. Und da bin ich reingegangen und es war ganz eine harmlose Operation, weil es hat jeder Mensch Nasenscheidenwandverkrümmung. Mhm. Und bei mir war das so, rechts habe ich 5 mm Luftdurchlass gehabt und links nur 3 mm Luftdurchlass. Mhm. Jetzt wollte man das links aufstemmen. Mhm. Und es hat eine Vollnarkose gegeben und nach der Vollnarkose bin ich dann blind aufgewacht. Gänzlich blind. Gänzlich blind. Da habe ich zur Schwester gesagt, ich sehe nichts mehr. Mir geht es zwar ganz gut, aber ich sehe nichts mehr. Und sagt sie, ja, sie haben bestimmt eine Augensalbe drin. Und da wollte sie mir die Augensalbe rauswischen und wischt und wischt und es kommt nichts. Dann wurden sofort 2 Augenärzte vom Ort geholt. Und die haben mich dann haben das Blut verdünnt und konnten mir aber auch nicht helfen. Mhm. Dann bin ich nach München geflogen worden mit dem Hubschrauber. Und die haben dann mich erst in die Augenklinik geschickt und haben mich untersucht und haben aber auch nichts festgestellt. Dann bin ich in die Poliklinik überwiesen worden und die haben auch da dann rumgedoktert. Und die Moral von der Geschichte ist jetzt halt die, dass das Auge hat sich etwas erholt. Mhm. Und dann habe ich gesagt zu meinem Augenarzt, ja, jetzt warte ich nochmal ein halbes Jahr, dann kann ich wieder Auto fahren. Mhm. Und dann sagt er, es geht nichts mehr, gell. Und ich habe jetzt so Blindenschrift gelernt, habe umgeschult. Also du hast etwas Augenlicht wiedergefunden auf dem Auge, aber sehr wenig nur. Ganz wenig, ja, leider. Du hast im Prinzip, kannst du nichts sehen. Du nimmst nur grob was wahr, oder? Ganz genau. Und das ist passiert durch diese Operation? Durch die Operation, ja. Wahrscheinlich das ist ein Kunstfehler, ne? Das ist ein Kunstfehler, ja. Gab es eine Gerichtsverhandlung? Hast du die Ärzte angezeigt? Den Operateur? Es ist richtig, was du sagst, das habe ich auch gemacht. Mhm. Und die waren dann so frech und haben gesagt, das kann sich auf der Straße auch passieren. Und ich habe aber keine Ruhe gegeben, ich habe also sehr gute Rechtsanwälte genommen und habe dann vom Landgericht gewonnen. Mhm. Dann sind die in Beruf gegangen, dann sind vor das Oberlandesgericht, ist es dann gekommen, habe ich wieder gewonnen, dann sind die wieder in die Berufung gegangen. Mhm. Und dann ist das Ganze vom Bundesgerichtshof gekommen. Aha. Und da habe ich dann gemerkt, dass es an einem seidenen Faden hängt. Dann sagt, ich bin mit 40.000 Mark einverstanden. Und haben die aber wieder eine Verzögerungstaktik gemacht. Diese Versicherung, ich will den Namen jetzt nicht nennen, eine sehr große. Mhm. Und die haben dann, wie gesagt, Verzögerungstaktik. Und dann inzwischen ist das Urteil vom Bundesgerichtshof gekommen und wurde die Refusion zurückgewiesen. Und somit habe ich dann das volle Schmerzensgeld bekommen, ja. In Höhe von? Wie viel hast du bekommen? Wie viel Geld? Ja, ungefähr in der zehnfachen Höhe fast. In der zehnfachen Höhe von 40.000? Ja, genau. Das heißt also, finanziell bist du abgesichert jetzt? Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. Und Gott sei Dank hast du die Nerven auch gehabt, das so immer wieder weiter durchzuziehen. Ne? Viele Leute, was ja auch verständlich ist, die dann so einen Schicksalsschlag hinnehmen mussten, sagen, ich habe gar keine Nerven, das eben zu machen. Das ist auch der Grund meines Anrufes, ich will den Leuten auch Mut machen. Bei mir hat es 7 Jahre gedauert und es wurde letztendlich kein Ärztepfusch nachgewiesen, sondern, das möchte ich vielleicht noch kurz erzählen, man muss ja ein Revers ausfüllen, das heißt also unterschreiben, beim Aufklärungsgespräch und da hat der Richter dann gesagt, zu den Ersten, die da angeklagt waren, haben gesagt, ja, haben sie den Angler aufgeklärt wie jeden normalen Menschen? Da haben die jetzt gesagt, ja, aber sie haben doch gewusst, dass der Angler am rechten Auge schon blind ist, dass es eine Gefahr ist, weil sie müssen in der Nähe vom linken Auge operieren. Dann haben die Ärzte gesagt, nein, das haben sie nicht gemacht. Ja, hat der Richter gesagt, dann tut es mir leid, dann sind sie leider... Wenn man dich auf dieses Risiko so hingewiesen hätte, hättest du die Operation wahrscheinlich gar nicht durchführen lassen. Nein, weil das war, das ist richtig, weil dann wäre ich mit einer verstopften Nase oder jeder da ein bisschen Nasentropfen genommen, das wäre dann pipifax gewesen. Hätte man leben können mit, ja. Ja, auf alle Fälle. Ja. Jetzt hast du diese hohe Summe das, als Schmerzensgeld bekommen. Welche Konsequenzen hatte denn der Operateur zu tragen, weißt du das? Inwiefern meinst du das? Ja, wurde ihm beispielsweise die... Ich hab dir doch erzählt, es wurde kein Ärzte... Schon, ja, das Krankenhaus, das Krankenhaus wurde da verklagt. Also und also die ganze Klinik, eine spezielle Operateur, den hat man nicht... Ach so. Also der Operateur, der es gemacht hat, der durfte, Deutschland. Gut, aber der hat dann auch bis heute oder weiß ich wie lange noch weiter operiert. Also dem wurde nichts entzogen, keine Akkubation. Den habe ich leider nicht mehr getroffen. Ja. Und ich weiß auch nicht, dem sein Werdegang jetzt. Weil es wurde bloß der Professor angeklagt und nicht diejenige, die da mich operiert hat im Endeffekt, die Frau. So, jetzt ist alles schlimm geendet, aber immerhin hast du dein Geld bekommen und hast keine existenziellen Sorgen. Gott sei Dank nicht, toi, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber das Geld momentan ja so viel Macht hat auf der Welt, ist es schon nicht schlecht, dass ich ein bisschen Geld habe, mein Haus habe abzahlen können. Ja, das sehe ich auch so, aber auf jeden Fall. Lieber Detlef, alles Gute und danke für deinen Anruf. Ich danke dir und alles Gute für deine Sendung. Ich danke dir herzlich, tschüss. Servus, vierte. Ja, tschüss. Das war bestimmt das aus Bayern, ne? Ja, klar, aus Bayern. Jasmin! Hallo, 20 Jahre alt. Hallo. Hallo Jasmin. Also, ja. Was ist dir im Krankenhaus passiert? Ja, also mein Bruder lag im Krankenhaus, hatte Verdacht auf Blinddarm und da habe ich einen Zivi kennengelernt. Ein Zivi? Ja. Du hast deinen Bruder besucht und hast einen Zivi gesehen? Ja, und hast gedacht, wow, ist das ein toller Zivi. Genau. Genau. Und wie ging und dann... Ja, also wir haben uns zwar nicht unterhalten, aber ich habe dann eine andere kennengelernt im Raucherzimmer. Ja. Und da habe ich dann erzählt, dass ich in ihn verknallt bin und sie hat dann so hinter meinem Rücken ihn versucht auszuhorchen, was er dann über mich denkt, weil wir uns öfters gesehen haben. Und seit dem Tag laufe ich auch fast jedes Mal zum Krankenhaus. Wie lange läuft das denn jetzt schon alles? Seit 2 Wochen. Aber ist denn dein Bruder immer noch im Krankenhaus? Nein. Nein, mein Bruder ist zu Hause, aber ich fahre trotzdem hin. Und was, weil weiß denn der Zivi schon von seinem Glück, dass du wegen ihm kommst? Habt ihr euch schon ein bisschen näher beschnuppert? Ich glaube, er hat schon mitbekommen, aber ich habe es ihm noch nicht gehört. Aber der muss doch denken, da irgendwas stimmt mit Jasmin nicht. Der Bruder ist schon nach Hause. Was macht Jasmin hier immer noch? Sieht doch merkwürdig aus irgendwie, oder? Ja gut, die Freundin, die ich da kennengelernt habe, ja? Die liegt da ja noch. Ach so, das ist natürlich ein gutes Alibi, ne? Da hinzugehen. Ja, Gott sei Dank. Ja, aber es kann ja nicht so weitergehen, Jasmin. Du musst jetzt aber was soll ich machen? Du musst jetzt tataktiv werden. Ich kann ja nicht sagen, du gehörst jetzt zu mir und nimm ihn einfach mit. Nee, das solltest du vielleicht nicht sagen, du gehörst jetzt zu mir und nimmst ihn einfach mit. Aber du könntest ihn ja vielleicht mal, doch mal ansprechen. Ich habe Angst auf seine Reaktion. Guck mal hier, du sprichst jetzt vor irren vielen Leuten, vor wahnsinnig vielen Menschen. In ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland kann man uns hören. So viel Mut hast du, also hast du doch auch den Mut, den netten Zivilleisten anzusprechen. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie er reagiert. Ich habe eine Freundin oder vielleicht, so. Vielleicht, aber das ist halt Risiko, so ist es nun mal. Ohne Risiko läuft nichts im Leben. Und dann müsst ihr vielleicht ein bisschen ins Gespräch kommen und dann musst du das so drehen, dass ihr euch mal privat trefft oder dass du seine Telefonnummer bekommst oder Handynummer oder irgend sowas. Du kannst ja nicht bis jetzt ans Ende deiner alten Tage ins Krankenhaus gehen, bis er vielleicht dann mal irgendwie Oberpfleger ist und so. Warum nicht? So lerne ich das Krankenhaus besser kennen. Oder du solltest vielleicht ganz schnell, was machst du vom Beruf? Ja, also ich arbeite auf der Tankstelle. Siehst du, du sollst vielleicht Krankenschwester lernen. Nein, ich habe mir schon überlegt, um sie ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Nein, das war bloß keine Dummheiten. Nicht, dass ich das nächste Gespräch nächste Woche habe von verrückten Liebeserklärungen oder so. Nein, geh hin, sprich ihn an und guck, was draus wird. Und wenn es nichts wird, na gut, dann war es halt eine nette und schrille Aktion. Hm? Ja, ich werde es machen. Aber ja. Nur dir zuliebe, weil du so eine schöne Sendung machst. Das ist sehr lieb von dir. Und ich möchte das auch dann erfahren, was daraus geworden ist. Rufst du uns nochmal an? Rufst du mich nochmal an? Na klar, mache ich. Alles Gute, Jasmin. Toi, toi, toi. Wir drücken alle die Daumen. Tschüss. Jo, tschüss. In der Technik heute Nacht Markus Liebetanz. Das war unsere Sendung im Krankenhaus passiert. Morgen Nacht offene Sendung, offene Telefon-Talkshow für alle eure Themen, über die ihr gerne reden wollt. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht und sage ciao und bye bye. Bis morgen.